am Morgen. Sind Sie fertig? Schon längst fix und fertig. Es kann losgehen. Wo bleibt Hans? Er lässt sagen, er fährt nicht mit. Er hat Kopfschmerzen und vielleicht auch Fieber. Das nenne ich Pech haben. Wer kümmert sich um ihn? Keine Sorge. Es findet sich eine gute Seele. Wir wünschen ihm gute Besserung. Wo ist unser Wagen? Ich habe ihn da drüben geparkt. Nehmen wir die Kiste auch mit? Ja, bitte. Fassen Sie an. Passen Sie auf. Lassen Sie sie nicht fallen. Da ist Glas drin. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Alles eingepackt? Darf ich Ihnen in den Wagen helfen? Los, wir fahren ab.